Erster, ich sah das Lamm. Es öffnete das erste von 7 Siegeln. Ein Tier rief laut, komm. Zweiter, ich sah ein weißes Pferd. Der Reiter hatte einen Bogen. Er bekam eine Krone und ritt los zum Sieg. Dritter, das Lamm öffnete das zweite Siegel. Ich hörte das zweite Tier sagen, komm. Vierter, ein rotes Pferd kam heraus. Der Reiter nahm den Frieden von der Erde weg. Die Menschen töteten sich gegenseitig. Er bekam ein großes Schwert. Fünfter, das Lamm öffnete das dritte Siegel. Das dritte Tier sagte, komm. Ich sah ein schwarzes Pferd. Der Reiter hielt eine Waage. Sechster, eine Stimme sprach zwischen den vier Tieren. Sie nannte Preise für Weizen und Gerste. Aber Öl und Wein blieben heil. Siebter, das Lamm öffnete das vierte Siegel. Ich hörte das vierte Tier sagen, komm. Achter, ich sah ein fahles Pferd. Der Reiter hieß Tod. Er hatte Macht über einen Teil der Erde. Er tötete mit Schwert, Hunger und wilden Tieren. Neunter, das Lamm öffnete das fünfte Siegel. Ich sah Seelen unter dem Altar. Diese Menschen starben für das Wort Gottes. Zehnter, sie riefen laut, Heiliger Herr, wann wirst du uns rächen? Wann bestrafst du die Menschen auf der Erde? Elfter, jeder von ihnen bekam ein weißes Gewand. Sie sollten noch eine kurze Zeit warten. Andere Diener Gottes mussten auch noch sterben. Zwölfter, das Lamm öffnete das sechste Siegel. Es gab ein großes Erdbeben. Die Sonne wurde schwarz und der Mond wurde rot wie Blut. Dreizehnter, die Sterne fielen vom Himmel auf die Erde. Es war wie bei einem Baum, den der Wind schüttelt. Vierzehnter, der Himmel verschwand wie ein zusammengerolltes Buch. Alle Berge und Inseln bewegten sich von ihrem Platz. Fünfzehnter, die Könige und alle mächtigen Menschen versteckten sich. Sie gingen in Höhlen und zwischen die Felsen der Berge. Sechzehnter, sie sagten zu den Bergen, fallt auf uns. Versteckt uns vor Gott auf dem Thron und vor dem Lamm. Siebzehnter, der große Tag ihres Zorns ist gekommen. Niemand kann vor ihnen bestehen.